Damn, es ist definitiv schneller gegangen als erwartet. Nope, ich rede sicher nicht von den angsteinflößenden Ansteckungszahlen überall in der Alpennation, sondern natürlich vom wöchentlich zurückkehrenden Vibe-Provider called Ampere, hier auf SRF Virus. Während es draussen auf allen Ebenen lebensfeindlicher wird, weiss man eine gute Portion Wärme fürs Herz definitiv zu schätzen. Wenn es dazu aber noch was für Ohr und Tanzbein gibt, kann man es sogar fast schon einen perfekten Tag nennen. Um aber die nächste Stunde wirklich zu vergolden, bin ich das mal nicht irgendwelche Monologe im Kellerstudio am Pushen, sondern sitze höchst Corona-konform mit einer Gang aus ganzen 9 Leuten in einem Discord-Channel, genauer genommen mit dem vielversprechenden Soundkollektiv Shelter 12 aus St. Gallen. Ihr Output hat es seit dem 19. schon einige Mal in die Ampere-Playlist geschafft. Ihr vielfältiges Repertoire an Tunes tangiert so ziemlich alles zwischen Elektronika, House, Techno, Ambient und allerlei anderer elektronischer Goodness und ist dank einer Mischung aus verspielter Lockerheit und tanzbarem Fokus definitiv in der Ampere-Redaktion hängen geblieben. Höchste Zeit also die Herrschaften zum Gespräch über ihre Projekte, die unterschätzte Ostschweiz, die Wichtigkeit vom Rave, die Reduzierung von Musik und noch einiges mehr auf einen Server einzuladen. Auch wenn das mal mit weniger Musik läuft, haben wir euch noch immer 16 freshe Tunes in unsere Spotify-Playlist gepackt, dass auch ja niemand sagen kann, wir hätten euch hängen lassen. Gäste sind bei Ampere bekanntlich eher selten am Start. Wenn es aber der Fall ist, hören wir dafür ein bisschen genauer an. Wir machen uns also ready für ein weiteres Special hier bei Ampere. Bevor wir aber zum Deep Dive ansetzen, gibt es zuerst noch ein bisschen Musik. Hier bei der 55. Folge von Ampere. Mit mir und Benni auf SRF Virus. Sick of goodbyes, and still you're lost in my, still I'm lost in your eyes. I'm so sick of goodbyes, and still you're lost in my, still I'm lost in your eyes. I'm so sick of goodbyes. I'm so sick of goodbyes. So sick of goodbyes. Elektronisch. Immer Handflügt. Ampere hat in dieser Folge wieder mal was ganz Spezielles im Gepäck. Während dein wöchentlicher Stromstoß öfters nur von meiner basslastigen Stimme begleitet wird, sitze ich das mal ganz Corona-konform mit mehreren Special Guests in einer virtuellen Runde. Die Rede ist vom Produzentenkollektiv Label Shelter 12 aus der Ostschweiz. Vor ein paar Monaten hat mir einer von meinen Boys einen Soundcloud-Link durchgelenkt, der mich definitiv überzeugt hat. Kurze Zeit später haben wir Sachen von ihren ersten Releases gespielt, wo aber dann das Collabo-Tape «New Territory» zusammen mit SRF3s Best Talent Benjamin Amaro rausgekommen ist, ist endgültig um sie passiert. Nach Gehörigzeit im Spotlight erzählt die Gang wie, wo, was. Warum aber erzählen sie am besten gerade selber. Jungs, schön habt ihr euch die Zeit genommen, an diesem verregneten Freitag als Crew ins Studio zu sitzen. Ich hoffe, keiner hat irgendwelche Symptome. Nein, also ich glaube, wir sind momentan alle noch recht gesund. Ja. Shelter 12, wenn ihr euren Sound müsstet in eigenen Worten beschreiben, wie tönt ihr und nach was soll es tönen und wo geht es an? Nach was soll es tönen? Grundsätzlich einfach nach Spass. Wir wollen eigentlich einfach unsere kreativen Ideen in Musik umwandeln. Wir wollen dabei Spass haben und das wollen wir auch so überbringen, wenn andere unsere Musik hören. Also wir probieren da keine konkrete Musikgrenze oder Musikgenres auf uns auswirken zu lassen. Also wir wollen da frei bleiben in dem Sinn und einfach unsere Leidenschaft auch spreaden. Genau. Ist die Leidenschaft rein elektronisch oder bewegt sie sich auch mal ein bisschen in anderen Bereichen? Also der Kern ist natürlich schon elektronisch. Natürlich kommt es darauf an, dass wir die meisten auch DJs sind. Aber durch die Zeiten, die wir jetzt zusammen verbracht haben, hat auch jeder ein bisschen seine eigenen Projekte gemacht. Also eben, sprich von Ambient zu Singer-Songwriter, wie jetzt der Benjamin Amaro. Man kennt uns schon hauptsächlich durch die elektronische Musik. Alles klar, bevor wir endgültig zum Deep Dive ansetzen, gibt es zuerst ein bisschen Musik. Das sind gerade zwei Songs nacheinander vom Shelter 12 Kollektiv aus St. Gallen. Ampere auf SRF Virus. Ampere. Elektronische Musik immer gegen den Strom. Wir sind zurück mit dem Shelter 12 Kollektiv im Hot Seat. Guys, ich sehe, eure Gang hat, wie ihr mir gesagt habt, 9 Mitglieder. Wie und aus welchen Gründen haben euch die Sterne zusammengeführt und wie organisiert sich so eine Sippe? Wichtig zu sagen ist, 9 sind wir erst seit kurzem. Zuvor waren wir zu 8. in St. Gallen, haben dort ein Studio im Untergeschoss gehabt, unter einer Bar, und uns dort gefunden miteinander, dass wir einfach 8 Leute waren, die Freude an Musik haben und die gleiche Leidenschaft teilen. Also der Ursprung von allem war halt schon das kurz erwähnte Studio im Untergrund. Das Ding war, wir hatten alle schon ein eigene Projekte gehabt, ein paar haben schon aufgelegt, ein paar haben schon Musik produziert, für sich ein bisschen. Und dann haben wir uns einmal zusammen getroffen. Also alle haben sich ein bisschen umgeschaut, was sie kennen, wo Musik machen. Und sind dann dazugeholt worden. Wir haben uns alle in einer Bar getroffen und haben uns dann entschlossen, dass halt wir 8 ein Studio mieten und sozusagen auch die Ressourcen teilen können und halt zusammen uns Sachen ermöglichen können, die wir live vielleicht nicht arbeiten. Das ist eigentlich sozusagen der Kern, den wir uns zu dem gemacht haben, wo wir heute sind. Also ist es eigentlich die Location, es ist ein bisschen die Stadt. Habt ihr aber auch abseits vom Studio eine gewisse Verbindung untereinander gehabt? Ja, Teil von uns hat sich schon verhockt. Wir sind zum Teil zusammen in der Schule, wir haben sich im Ausgang getroffen. Und ein von den Gründen, wieso wir uns hier zu einem Studio zusammengeschlossen haben, war sicher auch ein finanzieller gewesen, glaube ich. Also wir haben uns vor 4 Jahren oder 5 Jahren haben wir uns getroffen hier und hatten auch nicht das Geld gehabt, um uns einfach jeden einzelnen Studio zu leisten. Darum haben wir uns zu 8 wirklich mit so einer grossen Zahl zusammengetan. Ihr als Individuen, habt ihr einen musikalischen Background? Oder ist das irgendwie aus reinem Interesse gekommen und hat sich erst später geformt? Oder was hat euch eigentlich dazu getrieben, elektronische Musik anzugehen? Grundsätzlich war es schon einfach die damals aktuelle elektronische Musikszene, die uns zusammengeführt hat, dass wir den Musikgeschmack hatten und dass das war, was uns so auf den elektronischen Konsens gebracht hat. Auf euren Tracks wird Shelter 12 immer wieder als eigener Artist aufgeführt. Obwohl vermutlich immer wieder andere Kollektivmitglieder am Drücker sind, würdet ihr sagen, dass das Miteinander wichtiger ist als der Einzelne? Ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon so, dass wir alle miteinander noch eine neue Dynamik erschaffen und es nicht wie einfach die Skills oder die Favorites von jedem Einzelnen sind, die schlussendlich zusammenkommen, sondern ja, dass wir halt auch genau bei einem Album, bei einem Tandem oder bei einem New Territory halt miteinander die Sachen produzieren und es darum viel mehr ein Miteinander erschaffen ist, wie einfach ein Zusammensitzen. Grundsätzlich muss schon jeder Output, der von unserem Kollektiv kommt, auch von jedem von unserem Kollektiv zu tragen sein können. Also ich denke, alles, was wir so als Kollektiv releasen, steht auch jeder von unserem Kollektiv dahinter. Ihr seid eine Crew, ihr seid mehr als der Einzelne. Wiederum, wie man es zum Beispiel bei Rap-Crews oder bei anderen Produzenten-Crews aus der elektronischen Szene sieht, manchmal macht es genau das aus, dass es verschiedene Players gibt mit verschiedenen Styles und verschiedenen Approaches zum gleichen Ding, wo dann nachher genau die coole Mischung aus dem macht. Würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen auf euch zutrifft? Ich denke, genau in der elektronischen Musikszene, wo so viele Elemente ineinander verschwimmen, wo so viele Genres ineinander verschwimmen und die einen Zeug von den anderen übernehmen, denke ich auch, dass genau da die Mischung ausmacht, die etwas Neues kreiert, die etwas Neues, Spannendes erschafft, die auch uns ein bisschen ausmacht, dass wir aus verschiedenen Genres kommen, dass wir verschiedene Präferenzen haben und da dann so etwas Neues kombinieren können. Genau diese Präferenzen ändern sich auch über die Zeit. Dadurch, dass wir genau das machen, was wir eigentlich möchten und was uns gefällt, wird auch über die Zeit sich ändern. Also wir haben jetzt auch gemerkt, die 4 Jahre, die wir existieren, wir machen nicht mehr die gleiche Musik, wie wir vor 4 Jahren gemacht haben. Und da finden wir genau, ist auch der Vibe, den wir überbringen wollen. Wir machen das, was uns gefällt und was uns aktuell gefällt und probieren das auch so zu produzieren. Würdet ihr also sagen, dass Shelter 12 eigentlich ein sehr intimes Projekt ist und immer ein bisschen ein Spiegel davon ist, wer ihr seid und was euch im Leben und vor allem auch musikalisch begleitet? Durchaus, ja. Eben, wir sind nicht einfach zusammen, weil wir Musik machen. Wir sind auch zusammen, weil wir Kollegen sind, weil wir miteinander unterwegs sind, sei es im täglichen Leben. Also wir sind da in zahlreichen Wegen, wohnen wir zusammen und wir studieren zum Teil zusammen. Also, wie du es schon am Anfang vorgestellt hast, wir sind eine Gang, oder? Also das trifft es. Ganglove all around, nachdem wir gerade erörtert haben, wie wegweisend das Kellerabteil sein kann und warum zusammen immer besser ist, switchen wir jetzt wieder zu ein bisschen von dieser vielbeschworenen elektronischen Musik. Keep it locked. Einige Minuten voll exquisiter Akustik für Herz und Tanzbein sind wir wieder zurück im Chatroom mit dem Shelter 12 Kollektiv. Wir reden ein bisschen über ihre oftmals unterschätzte Heimat St. Gallen, führen aus, wieso es so tönt, wie es tönt und warum DJing immer mehr ist als Knöpfchen drücken. Also, ich komme alle aus der Ostschweiz, eine vielleicht stellenweise ein bisschen unterschätzte Region, jetzt nicht nur musikalisch. Was ist so euer Background? Vielleicht so im grosso Modo oder auch von den einzelnen Mitgliedern. Und wie würdet ihr eure Heimat beschreiben, wenn es um elektronische Musik geht? Was ich halt immer gerne sage und mir auch auffällt, ist genau dadurch, dass wir halt eine kleinere Stadt sind und darum eine kleinere Szene sind, haben wir doch eine recht lange Tradition von der elektronischen Musik, vor allem aus Publikum in St. Gallen. Es ist recht spannend zu sehen, wie offen sie sind für neue Ideen, neue Konzepte. Und da treibt einem auch immer ein bisschen an, vor allem als Kollektiv, weil man dort immer was Besonderes machen, immer wieder neu überraschen. Und das ist auch ein bisschen der Antrieb von allen, weil viele kennen sich recht gut aus in der Musikszene auch und sind darum auch sehr kritische Zuhörer. Das heisst, man kann jetzt nicht so Beatports 100 spielen, sondern man muss sich immer ein bisschen selber wieder neu erfinden und über die eigenen Grenzen steigen, um auch so das kritische Publikum von St. Gallen zu überzeugen und zu behalten. Man kann auch sagen, dadurch, dass man halt immer ein bisschen vergessen geordnet oder halt ein bisschen dezentralisiert sind, von der Schweiz aus gesehen, sind wir halt eine recht offene Szene und eine verbundene Szene. Jeder kennt jeden, jeder versteht sich gut. Es ist ein grosser Austausch auch zwischen den anderen Kollektiven und anderen Künstlern. Es ist ein recht schönes Biotop aus mega vielen Kunstbereichen raus. Also sag ich es, aus dem Modebereich, aus dem Musikbereich, aus dem Eventgestalt. Also St. Gallen hat sehr viel zu bieten dort durch und man trifft sich einfach irgendwie dort. Und das ist auch so mega schön zum sehen. Und das gibt uns auch, glaube ich, so auch wieder den Ansporn, um immer wieder zurück auf St. Gallen zu kommen und dort wieder die ganze Community, die wir uns dort auch schon aufgebaut haben, wieder zu sehen und miteinander gute Stunden zu verbringen, Events zu haben und genau. Eure Musik tönt auf eine Art sehr zeitgenössisch, hat aber auf der anderen Seite viele Elemente, die sehr dominant in der Vergangenheit vom Rave daheim sind. Wie definiert ihr eure Interpretation von vermutlich super vielen verschiedenen Einflüssen in so einem grossen Kollektiv und wie geht ihr mit denen um? Ja, ich denke, das ist auch genau aus dem heraus entstanden, dass wir alle aus extrem vielen verschiedenen Musikstilrichtungen kommen. Man hat die Elemente eingebracht, die man cool gefunden hat. Und vielleicht ist es dann auch mal ein Score-Element oder so, wo man einbringt irgendwo und zu etwas Neuem kann formen, ohne dass es nachher typisch als Score erkannt wird in dem Sinn. Wenn man sich eine Zeit lang mit Musik auseinandersetzt, und ich meine, die elektronische Musik gibt es jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren, erkennt man halt auch gewisse Muster, die schon länger irgendwie da sind und auch funktionieren und uns sehr auch gefallen, wo man halt auch einfach denkt, die muss man wieder einbringen in die neue Musik. Und durch unseren Ursprung, den wir haben, auch als DJs, sehen wir halt auch da die Möglichkeit, um da Sachen jetzt mixen in die neuen Tracks, die wir selber produzieren. Das bringt mich eigentlich zu einem interessanten anderen Aspekt. Sind ihr eher DJs oder sind ihr Producer? Im Grunde genommen sind wir sicher Leute, die produzieren und im Endeffekt auch gerne Events gestalten und dort den ganzen Abend ja, auf die Beine stellen und dort auch dann, irgendwo auch auftreten. Das ist dann meistens ein DJ-Auftritt. Die Frage kann man natürlich auch weiterdenken. In einem Zeitalter, wo DJ-Controllers super erschwinglich sind und die Menge an neuen Releases wöchentlich für Überforderungsmomente sorgt, ist DJing und das verbundene Kuratieren meines Erachtens wichtiger denn je. Wie steht ihr zur Headline DJing als Kunstform? Also das DJing an für sich ist auf jeden Fall eine Art von Kunst, weil es geht nicht nur darum, zum Musik zu spielen, sondern auch den Vibe von den Leuten eigentlich zu spüren. Um zu spüren, ja, was wollen sie, was kann ich ihnen bieten und wirklich da einen Abend zu gestalten und eigentlich eine coole Party daraus zu machen. Das ist eigentlich wirklich die Kunst am DJing, würde ich sagen. Das kommt nicht aufs Equipment drauf an, sondern was du daraus machst und wie kreativ dass du damit kannst umgehen kannst. Und ich glaube, das ist der grosse Skill eines DJ. Und ich würde sagen, da sind wir immer noch in einer sehr grossen Entwicklungsphase und da will mir halt auch vorantreiben, dass wir da immer noch ausprobieren können und da kreativ wirken, auch im DJ-Bereich, nicht nur im Producing-Bereich. Wir switchen von der Eastside nochmal zurück in Kosmos mit ein bisschen Musik und hören uns gerade wieder mit den Boys von Shelter 12 hier bei Ampere auf SRF Virus. Ampere Vibes Extraordinaire. Nach einem kurzen Trip in die Erdumlaufbahn sind wir wieder im Landeanflug zum Shelter 12 Kollektiv, wo in den folgenden Minuten ihre Releases und natürlich den Lore dahinter in den Fokus rücken. Auf den Mini-Compilations Tandem wie auch auf Tape 01 findet man eine grosse Range an Styles. Es gibt filigrane Intimitäten à la Bonobo, träumerisch subtile Deep House, vorwärtsgerichtete Elektronika und der ein oder andere Elektrobanger für späte Stunden auf dem Dancefloor. Was ist das Amalgam bei eurem Output? Beziehungsweise wie schafft ihr bei so einer Bandbreite eine Kohärenz zu schaffen? Also die Identität an sich sind ja wir als Personen, als Kollektiv. Und unsere Veröffentlichungen tun uns eigentlich widerspiegeln, wie wir in dem Zeitraum oder in dem Moment auch nicht zustande gewesen sind. Zum Beispiel im Tandem waren wir alle zusammen eine Woche abseits von allem. Also in den Bergen haben wir uns in einem grossen Atelier wie so eingeschlossen und einfach zusammen Musik gemacht. Und dadurch ist Tandem entstanden. Ich denke, bei einem Projekt ist es gar nicht der Anspruch, auch zum in dem Sinn ein kohärentes Bild von den Styles zu schaffen, sondern im Gegenteil genau halt Bandbreite von dem Ganzen aufzuzeigen und wie auch halt als etwas Diverses aufzutreten und nicht als etwas Einheitliches, wo quasi so dann als Produkt oder als Paket verfügbar ist, sondern eben genau die ganze Diversität von dem Ganzen halt aufzeigt. Eure letzte Release namens «New Territory» tönt ein bisschen nach einem nächsten Schritt. Plötzlich tauchen Chopped-Up-Breakbeats im Repertoire auf. Die Stimme vom Hauptprotagonist Benjamin Amaru verleiht dem Ganzen dazu eine ganz neue emotionale Dimension. Wie ist das Ganze entstanden? Also es war genau das Gleiche eigentlich wie beim Tandem. Wir sind auch wieder eigentlich am gleichen Ort wieder für eine Woche. Und wir sind eigentlich vielleicht mit einem kleinen Ziel von ja, schauen wir, dass wir wieder etwas hinbringen wie das Tandem. Und wenn nicht, ja, dann also ist es eigentlich so ein bisschen spontan. Schauen wir mal, was rauskommt. Und irgendwie ist dann einfach, bin ich seine Stimme dazugekommen. Und dann haben wir oft mal 6-7 Tracks gehabt und haben gefunden, also es ist einfach wirklich so, also aus dem Nichts eigentlich, blöd gesagt. Man kann nicht planen, dass man mit dem Benni was zusammen machen. Also in dem Sinn, dass der Benni nicht drüber singt oder dass er quasi als Futuring drauf reinkommt. Es hat sich so ergeben, ja, voll. Also würdet ihr sagen, dass das Projekt eigentlich ganz natürlich entstanden ist? Meines Erachtens tönt es eben auch so. Es tönt ein bisschen nach einer Zeitaufnahme. Würdet ihr dem zustimmen? Voll, ja. Es ist wirklich eine Zeitaufnahme. Also wir waren hier effektiv eine Woche lang zusammen und haben hier Musik produziert. Und die Tracks, die jetzt auf der EP sind, die sind, ich glaube, das sind etwa die Hälfte von dem, was wir produziert haben im Endeffekt. Also, ja, okay. Und dadurch, dass halt Benni in der EP als Vocalist sehr vertreten ist, haben wir gedacht, wir führen den separat auf, um ihm auch hier den Tribut ein bisschen zu zahlen. Als Vocalist. Auch wenn er bei uns im Kollektiv genauso dabei ist wie alle anderen auch. Es ist so, wenn wir so Wochen machen, die haben wir jetzt zweimal gemacht und wir werden es auch wieder machen, das ist schon in Planung. Dann packen wir alles, unser Equipment zusammen, packen es in ein Auto, hoffen, dass alles Platz hat. und hauen es dort ab in der isolierten Berghütte und produzieren halt dort. Und dann sind wir eine Woche lang aufeinander und schlägt uns die Köpfe ein, kochen miteinander, soundet, legen auf, produzieren und schauen, was rauskommt. Und in dem Sinn war es jetzt das New Territory. Also ich finde trotzdem, genau in so Situationen, wenn du mal wirklich eine Woche miteinander zusammenlebst, eine Woche lang miteinander Musik machst, entdeckst vielleicht auch einen Kollegen, den du irgendwie schon seit 15 Jahren kennst, entdeckst du neue Seiten, dass er vielleicht plötzlich bei einem Track noch singen kann oder so, wo du vorher vielleicht nie gedacht hättest, dass genau dieser Kollege noch vielleicht auf einem Track mal noch einen Vocal singt, obwohl du ihn schon so lange kennst. Und so gesehen, vor allem musikalisch, lernst du dich schon, glaub ich, trotzdem noch mal ein bisschen neu kennen, wenn du eine ganze Woche miteinander kein anderes Ziel hast, wie gemeinsam Musik produzieren. Bald erscheint die Remix-Scheibe von der eben genannten New Territory EP, wo unter anderem auch die Partnerin Sensu featuret. Auf 5 Remixes werden original in so manche Nischen weiterdenkt. Sind die neuen Interpretationen so rausgekommen, wie ihr es euch gedacht habt? Oder hat es die ein oder andere Überraschung darunter gehabt? Also auf jeden Fall mega positiv überrascht worden von einigen Künstlern. Wir haben eigentlich auch nicht geplant, dass es so viele Remixes werden. Wir denken zum kleinen Rahmen, 3-4. Es sind gleich 6 daraus geworden. Und ja, man freut uns auch mega drauf, um das releasen können. Also eben, wir sind auch ein bisschen mit der Erwartung hergegangen, dass wir positiv überrascht werden von diesen Remixes. Und das ist definitiv geschehen. Also wir können jetzt eigentlich von allen Remixes sagen, dass die uns durchaus gefallen und dass auch eine gewisse Varietät haben, die wir nicht erwartet haben. Also ich glaube, wichtig war uns dort auch das Lokale im Vordergrund zu stellen, dass wir untereinander Kontakt raussuchen, die wir haben und schon darauf zurückgreifen können. Und das ist sicher jetzt auch der Fall in dieser EP. Dann ja, genau. Bevor wir zum letzten Teil des Special kommen, wo wir ein bisschen über alles andere als Musik reden, gibt es nochmal ein bisschen Musik, und zwar Ampere Exclusive. Wir spielen nämlich gerade 2 Tracks von der eben genannten New Territory Remix EP von Shelter 12. Bis gleich. Time when every smile could make my day. She can dance. answering away, colors on the wall. Usually I can use some love every time I fall. Bevor es Time to Say Goodbye ist, gibt es noch ein letztes Mal Real Talk mit den Jungs vom Shelter 12 Kollektiv aus der Ostschweiz. Auf einige Sachen von euch wird mit Synths, Drums und anderen Soundreferenzen aus dem Kollektivgedächtnis hantiert. Wieso denkt ihr, feiert die Ästhetik von den Early Rave Days momentan so ein Comeback? Und wieso tönt Vergangenes manchmal doch wie aus der Zukunft? Ich habe das Gefühl, jetzt in dieser Zeit geht es in allen Sachen so, dass man gerne wieder zurückschaut. So vor allem mit 90er Jahren oder 80er und so Remastered oder Remakes macht oder alte Sachen wieder einfach neu wieder aufsetzt. Es betrifft auf jeden Fall nicht nur elektronische Musik, habe ich das Gefühl. Dort finde ich retrospektiv darauf gesehen, dass man die alten Elemente der Raves, der Techno-Szene wieder einbaut, ist auch unsere Liebe zu dieser Musik, die wir wieder aufgreifen und uns auch sehr damit auseinandersetzen im alltäglichen Leben und auch die ganzen Elemente auch dort wiederum mitbekommen, auch wenn wir das vielleicht nicht live miterlebt haben. Ich finde auch, dass man eben die alten Zeiten referenziert, da erkennt man halt auch Muster, die wertvoll sind und die auch immer noch funktionieren und die einen dann dazu treiben, um das gleiche Muster übernehmen, aber nur mal neu zu interpretieren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir probieren, ein bisschen mit unserer kreativen Art und Weise umzusetzen und so in neue Kontext auch irgendwie zu bringen. Genau, wie es der Bütti gesagt hat, mit dem Neuinterpretieren. Elektronische Musik hat ihren Ursprung auch in dem, dass sie ältere Musik resampled haben oder darüber was programmiert haben oder Vocals übernommen haben, zum Beispiel die ganze Hausentstehungsgeschichte. Und ich glaube, darum gibt es auch wieder eine Tendenz, dass man so weit sehen, dass man auch in der elektronischen Musikgeschichte zurückgreifen kann oder einfach nur gewisse Elemente übernimmt und damit was Neues gestaltet. Ich glaube, da ist auch die elektronische Musik und das Spannende dran. Während die Ansteckungszahlen wieder mal für leichte Angstausbrüche sorgen, ist der Rave für unabsehbare Zeit vorerst mal cancelled. Wie wichtig ist eures Erachtens der Rave für die elektronische Musik und existiert elektronische Musik überhaupt abseits vom Rave? Ja, definitiv existiert sie abseits vom Rave auf musikalischer Ebene. Und dazu kommt halt so der Community-Aspekt, der soziale Aspekt von dem Ganzen, wo in ganz vielen anderen Szenen, wie auch der Musikszene, viel Platz einnimmt. Da ist einfach, also da kann man nicht mehr vergleichen jetzt, oder? Wenn der soziale Aspekt wegfällt von dem Ganzen, dann bleibt halt das Substanzielle übrig, dann bleibt Musik übrig, die da ist und wo immer noch das Gleiche ist, wie sie war, auf jeden Fall. Aber Community, die wegbricht und Soziale, die wegbricht unter den momentanen Auflagen und so, sind schon ein erheblicher Teil von der Szene per se, wo das Ganze halt dreht, wo das Ganze führt, wo irgendwie so ein bisschen Konsens bietet für die Menschheit generell, um sich da überhaupt auf etwas zu treffen, um sich auf etwas ja, zu fixieren und etwas halt auch zu feiern, zu zelebrieren. Ich muss halt auch einfach sagen, elektronische Musik oder Techno im Allgemeinen kannst du nicht über deine iPhone-Speaker hören. Da brauchst du ein Soundsystem, da brauchst du eine Bass, da brauchst du einen Club und halt auch die Community, die zusammen da kannst fühlen. Während sich die Welt immer schneller dreht, verkommt Musik ein bisschen zu einem Wegwerfgut. Wie steht ihr zu dieser Schnelllebigkeit und wie erklärt ihr euch das Wiederaufkommen vom Vinyl und dem Kassettentrend? Also ich glaube, da kann man auch anschliessen zu dem, was du vorhin gesagt hast, wieso die Leute viel zurückgreifen auf das, was alt ist. Ich glaube, viel von dem, was alt war, hat auch mehr gehabt. Also mehr in sich, mehr Emotionen, mehr Gefühle. Ich glaube, man hat die Musik in den letzten paar Jahren ziemlich abgestrippt, wenn ich das so sagen kann. Auch einfach zum Schauen, was passiert, wenn man immer wie immer näher an den Kern kommt. Und genauso passiert es mit der Schnelllebigkeit. Ich glaube, Musik aus, sagen wir, von vor 30, 40 Jahren, das kann nicht schnelllebig sein, das geht einfach nicht. Aber die Musik, die heutzutage gemacht wird, ist einfach zum schnelllebig sein. Es sind für mich einfach zwei verschiedene Sachen. Es ist eine andere Art, wie man Musik gemacht hat, wie man angegangen ist. Heute geht es einfach einfacher, es geht schneller. Und damals hat das einfach auch einen viel grösseren Aufwand vorausgesetzt. Ja, dementsprechend war die Musik für mich einfach voller gewesen. Und darum ist vielleicht, wenn man immer nachher an den Kern ankommt, die Musik heutzutage so schnelllebig, weil sie einfach immer mehr stripped down ist zu einfach nur da, was das Wort Musik bedeutet, zu sein, anstatt das, was man dabei fühlt und das, was man damit oder das, was es mit einem macht. Und das ist das, was ich über das denke. Glaubt ihr, dass sich der Trend auch irgendwann abnutzt? Sprich, dass ein bewusster und tieferer Musikkonsum auch wieder mal die Überhand haben wird? Da haben wir nicht nur das Gefühl, dass das irgendwann wieder sein wird, sondern wir haben auch jetzt schon das Gefühl, bei unserer Musik, die wir machen und auch bei den Gigs, die wir spielen, dass absolut das Bewusstsein für gute Musik und Nachfrage nach guter Musik absolut da ist. Und wir spüren das auch. Und ja, Techno never dies. Ich denke, eben, schlussendlich, es gibt immer die Leute, die einfach nur Mainstream folgen, aber wir machen einfach unser Ding und für das leben wir. Und das ist so die Schiene, die wir fahren. Voll. Letzte Folge, 808 oder 909? Boah! Oh, beides! Beides! Nein, 909. Mein Shit ist es, in letzter Zeit beide Sachen im Producing zu mixen. Und es kommt so geil. Ja, das stimmt. Okay, es kommt so geil. Aber. Dann mach ich einen Unterschied. Great shot. Danke, dass ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und stay safe. Leider kommt mit jeder neuen Ampere-Folge auch immer ein Ende von einer Ampere-Folge mit. Und da wir so viel gequasselt haben, halte ich mich das mal zu eurem Wohl ein bisschen kürzer. Noch ein paar Minuten bleiben uns in der 55. Episode von Ampere. Wir hoffen, euch hat das Special mit den Boys von Shelter 12 gefallen. Mehr über sie und ihren Output gibt es natürlich auf ihren Socials. Und für mehr frische elektronische Musik konsultierst du am besten unsere wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Big ups fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Dann aber wieder mit dem Monolog pushenden Benny solo aus dem Ampere HQ. Bis dorthin wünschen wir alles Gute, ziehen die Masken an, waschen die Hände und ganz Sorge zueinander. Ampere. Elektronisch und kompromisslos. Es ist nicht die Premiere, nicht die Lutte finale. Histoire, nous sommes mieux composés. Par le plus haut patron. On y va! Attends, parle à vous.